1 Live Infos. Mit Kerstin Bonn um 7 Uhr. Enthüllungen über Steuertricks bei Fußballstars. Obama-Veto gegen Verkauf von Firma aus Herzogenrath. Und das Wetter: erst Nebel, später viel Sonne. Football Leaks. Ein Netzwerk europäischer Journalisten hat fragwürdige Steuertricks im Profifußball aufgedeckt. Unter anderem dem Spiegel wurden Millionen Steuerdaten, Verträge und E-Mails zugespielt. Spiegel-Redakteur Raphael Buschmann hat die Daten mit ausgewertet und im ZDF Bilanz gezogen. Das, was wir hier sehen, ist tatsächlich ein total entfesseltes und gieriges Business. Ein Fußballbereich, der sich kaum noch an wirkliche Gesetze, internationale Gesetze hält. In den Unterlagen tauchen unter anderem die Namen von Weltmeister Mesut Özil und Superstar Cristiano Ronaldo auf. Sicherheitsbedenken. Der Verkauf einer Maschinenbaufirma aus der Nähe von Aachen nach China ist erstmal geplatzt. US-Präsident Obama hat sein Veto eingelegt. Er kann das, weil die Firma Extron aus Herzogenrath auch eine Zweigstelle in Kalifornien hat. Aus Aachen berichtet Marc-Pascal Mellinghoff. Hintergrund des Vetos sind Befürchtungen, dass Extron-Produkte auch militärisch genutzt werden könnten. Das hatte eine amerikanische Behörde für Auslandsinvestitionen angemerkt und die Entscheidung für die Übernahme durch Chinesen an das Weiße Haus verwiesen. Extron stellt mit rund 700 Beschäftigten Maschinen für die Chipindustrie her und steckt seit langem in der Krise. In Herzogenrath beschäftigt die Firma 400 Mitarbeiter. Werksschließung. Von den ehemaligen Opel-Mitarbeitern in Bochum haben viele noch keinen neuen Job. Laut Rheinischer Post sind es etwa 1.000. Sie sind noch bis Ende des Jahres in einer Transfergesellschaft angestellt, die sie vermitteln soll. Danach droht ihnen die Arbeitslosigkeit. Das Opel-Werk in Bochum hatte vor 2 Jahren dicht gemacht. Bayern-Sieg. Die Bayern haben sich erstmal die Tabellenführung wiedergeholt, und zwar durch ein 3:1 in Mainz. 2 Tore für die Bayern schoss Robert Lewandowski. War kein einfaches Spiel, aber zum Glück, wir haben richtig gut gespielt, außer wahrscheinlich erste 5 bis 10 Minuten. Die Bayern könnten die Tabellenführung heute aber wieder an Leipzig verlieren. Die Leipziger spielen am Abend gegen Schalke. 1 Live. Sektorwetter. Am Morgen ist es oft noch neblig und stellenweise auch glatt. Später setzt sich immer mehr die Sonne durch. Dazu in Lüdenscheid und Solingen höchstens 4 Grad, in Lünen und Willig 5, in Gladbeck 6 Grad. Morgen erst wieder Nebel, danach viel Sonne. Auch die neue Woche startet ganz schön. Stauschau. Noch nichts los. 1 Live. Mit Maike Greine. Alles klar, nochmal entspannt. Aber Leute, gleich geht's ab. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Mein Kollege hat mir einen heißen Kaffee ins Studio gebracht. Wuhu! Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. Tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream were unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. Stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come

wenn viele schon schlafen gehen, wenn die meisten hier im 1 Live Haus Feierabend haben. Dann fangen sie erst an zu arbeiten. Das Team von Domian. Er ist noch bis zum 16. Dezember zu hören bei uns in 1 Live. Dann ist Schluss. Und ja, nicht nur das ist Grund genug, sondern auch die Arbeit der letzten Jahre, dass Domian den Sonderpreis bekommen hat bei der 1 Live Krone 2016. Da gibt es schon Sendungen, das ist heute auch so, wo ich erstmal ganz mich zurückziehe, weil wir heute einige Sachen wieder gehört haben, die gehen sehr an die Substanz. Der 1 Live Sonderpreis 2016 geht an den wunderbaren Jürgen Domian. Ich würde hier heute Abend nicht stehen, wenn ich all die Jahre nicht ein so tolles Mitarbeiterteam gehabt hätte. Und deshalb möchte ich diesen tollen Preis mit meinen Mitarbeitern, dem 1 Live Domian Team, teilen. Ja, ich fand den Sonderpreis, es war der Gänsehautmoment. Also er hat ihn echt verdient, ich fand es toll. Und dann, das haben wir aber auch gesehen, es hat die Menge gerührt, sind ja alle aufgestanden. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr nett. Ja, kriege ich gerade auch noch mal eine Gänsehaut. Der 1 Live Krone Sonderpreis 2016 geht an den Kollegen Domian. Und da sagen wir auch Danke für über 20 Jahre. Been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke, but mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold, and I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. I mean, she even cooks me pancakes and Alka-Seltzer when my tummy aches. If that ain't love, then I don't know what love is. We even got a secret handshake and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one nocturnal son of a gun. Talk last, and I'm trying hard not to talk fast. But dad, I'm finally thinking I may have found the one type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long, but I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. I love it when she calls my phone. She even got a very own ringtone. If that ain't love, then I don't know what love is. It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home, and I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor, she'll be back into my arms once more for sure. Like a smile that'll make the most see. Now an annoying old man bite his tongue. I'm not done. She's got eyes comparable to sunrise, and it doesn't stop there. Man, I swear. She's got porcelain skin, of course she's a 10, and now she's even got her own song. We're moving on. She's got the cutest laugh I ever heard, and we can be on the phone for 3 hours. And I would still cherish every moment. And when I start to build my future, she's the main component. Call it dumb, call it love, or whatever you call it. But everywhere I go, I keep a picture in my wallet like, take a look at my girlfriend, but she's the only one I got.

Sie geben ein Gefühl von Zuhause und von Geborgenheit. Und das ist das, was ich machen wollte. Diese Boxen müsst ihr euch vorstellen wie so ein, ja, man kann sagen, ein Mini-Wohnwagen. Das sind so 3 Quadratmeter aus Holz. Unten drunter sind Rollen, innen ist eine Matratze, ein kleiner Schrank und ein Teppich. Und eine der ersten Boxen ist an den Obdachlosen Peter gegangen. Der lebte mit seinem Hund auf der Straße und hat jetzt sein eigenes kleines Häuschen. Selbstgestandene Männer wie der Peter, der hatte Tränen in den Augen. Der ist so froh und dankbar über das Häuschen, dass der jetzt jedes Wochenende mitkommt und baut. Und er sagt, das ist die schönste Aufgabe seit Jahren, die er selber hatte, weil er sich gebraucht fühlt und wir wirklich eine Aufgabe geben, um mitzubauen. Und das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Hilfe braucht Sven aber auch. Es dauert so 2 Arbeitstage, eine Box zu bauen. Er macht das bisher am Wochenende neben seiner Arbeit. 5 Boxen sind schon fertig. Es sollen auch noch mehr werden. Gerade sind sie ein Team von 7 Leuten und bauen jetzt erstmal bis zum 20. Dezember. Ein Verein soll es auch bald geben. Das ist auch dringend notwendig, damit Spenden angenommen werden können. Denn momentan zahlt Sven die Boxen von seinem Lohn als festangestellter Fotograf. Und so eine Box kostet tatsächlich 600 Euro, aber Sven ist selbstlos und sagt, er kriegt dafür viel zurück. Dieses Glück in den Augen zu sehen, diese Sprachlosigkeit, das ist ungefähr so, wie wenn du dir ein kleines Kind kurz vor Weihnachten vorstellst und diese Spannung kurz vorm Zerreißen ist. Wann kommt der Weihnachtsmann? Wann kommt der Weihnachtsmann? Und dann ist er endlich da und du siehst dieses glückliche Gesicht. Und genau das ist das, was ich sehe. Das ist auch der Ansporn, weiterzumachen. Ja, mein Lohn geht zwar flöten, aber genau für dieses Gefühl, dieses glückliche Gesicht. Ja, selbstloser Typ. Sven Lüdecke baut kleine Wohnungsboxen für Obdachlose in Köln. Neu für den Sektor. Alma, 1 Live. I'm not the kind of girl to keep my voice unheard, to carefully pick words, oh no. I'm not the kind of girl to easily get hurt, no bullets pierce my heart. But there's something in the way I act around you, trying to turn your head, laugh at jokes that I don't get. There is something in the way I act around you, the way I feel about you, not a thing I wouldn't do. I would die, my hair blown for you. I would die. Treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you,

1 Live. Infos. Mit Kerstin Bodden um 7.30 Uhr. Neue Steuervorwürfe gegen Profifußballer. Bayern wieder Tabellenführer und das Wetter erst viel Nebel, später viel Sonne. Steuertricks. Ein Netzwerk europäischer Journalisten hat aufgedeckt, wie Fußballstars ihre Millionen verstecken. In Deutschland hat der Spiegel an der Recherche mitgearbeitet. Spiegel-Redakteur Raphael Buschmann sagte im ZDF, dass er unter anderem die Geschäfte von Fußballprofi Cristiano Ronaldo unter die Lupe genommen hat. Was wir sagen können, ist, dass wir ein Firmengeflecht aufgezeigt haben, das ganz sicher in der kompletten Breite und auch in der kompletten Form und Abbildung in der Steuererklärung von Cristiano Ronaldo so nicht abgebildet wurde. In den Unterlagen taucht auch der Name von Weltmeister Mesut Özil auf. Er soll in Spanien zu einer Millionennachzahlung verdonnert worden sein. China-Deal. US-Präsident Obama hat den Verkauf einer Maschinenbaufirma aus der Nähe von Aachen gestoppt. Das Unternehmen Extron aus Herzogenrath sollte an einen Investor aus China gehen. Doch Obama befürchtet, dass die Chinesen die deutsche Technik für militärische Zwecke nutzen könnten. Extron baut Maschinen, mit denen Computerchips hergestellt werden. Weil die Firma eine Zweigstelle in Kalifornien hat, hat der US-Präsident ein Mitspracherecht. Wahlkampfvorbereitungen. In Oberhausen geht heute der Landesparteitag der Grünen weiter. Die Parteimitglieder beraten seit gestern, mit wem sie in die Bundestagswahl nächstes Jahr gehen. Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck aus Köln wird nicht mehr dabei sein. Er hat es am Abend nicht auf einen der wichtigen Listenplätze geschafft. Beck war im Frühjahr von der Berliner Polizei mit Drogen erwischt worden. Tabellenführung. In der Fußball-Bundesliga steht München wieder ganz oben, durch ein 3:1 in Mainz. Das erste Tor hatten die Mainzer geschossen, nach nur 4 Minuten. Danach trafen nur noch die Bayern. Thomas Müller war mit dem Ergebnis zufrieden. Wir wussten um die Situation und da freut man sich. Und wir haben schon nach dem Schock, nach 2-3 Minuten, schon ein bisschen wie entfesselt dann gespielt in der ersten Halbzeit. Dementsprechend sind wir sehr zufrieden. Die Bayern könnten die Tabellenführung heute aber an Leipzig wieder verlieren. Die Leipziger haben am Abend Schalke zu Gast. 1 Live. Sektorwetter. Heute Morgen ist es teilweise ziemlich neblig und auch glatt. Später kommt aber oft die Sonne raus, vor allem in der Eifel und im Sauerland. Die Höchstwerte heute in Paderborn und Bünde 4 Grad, in Moers und Dormagen 5, in Dorsten 6 Grad. Morgen geht es wieder mit Nebel los, später gibt es viel Sonne, auch der Montag wird ganz schön. Stauschau. Es gibt einen Stau auf der A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal. Zwischen Agrat und Kreuzhilden ist nämlich ein Unfall passiert. 1 Kilometer stockend. Da ist nur eine Spur frei. 1 Live. Mit Maike Greine. Entspannt am Samstagmorgen. Ich wünsche euch warme Brötchen, heißen Kaffee, einen richtig schönen Tag. Maike hier. Soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. So now we'll let it all go free. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Mash it up, I'm stepping at the dance. Give me the ting, I'll make me rock, rock, rock, rock. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Give me the ting, I'll make me rockin' at the dance. Mash it up, I'm stepping at the dance. Give me the ting, I'll make me light it up. Your flame to the fire, spraying like your name on a flyer. They wanna tame your desire, but you light it up, now your aim getting higher. I dey wait for Messiah, but until that day, I'ma rise up high. I put my light in the air, I wanna see everywhere. Baby, you wanna let me see you, do by two for the people, play by play for my people. I know say I'm out, take me next level. 1 Live mit Maike Greine. Escape with me, I'll hold you tight. Let the sparks ignite the darkness while our hearts align. Run away with me, leave it all behind. We're estranged from limitation when we free our minds. Do you think we could lose control? Get lifted when we lose it all. We can be in this crowd, feel the music ringing out. People round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? Es war eine Riesenparty, eine fantastische Show. Ihr wart dabei am Radio oder im WDR-Fernsehen oder vielleicht sogar auch in der Halle bei der 1Live-Krone-Verleihung 2016. Und weil es so viele Gänsehautmomente sind und so großartige Musik, für euch jetzt nochmal die Highlights von vorgestern. Hallo, ich bin Falco aus Essen und mein Highlight der Show war Milky Chance. Weil man hat jetzt in letzter Zeit nicht so viel gehört von denen und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass man jetzt endlich mal wieder was von ihnen gehört hat. Hallo, ich bin Vanessa auch aus Essen und mir hat am besten die Beginners gefallen, weil die einfach die Show gerockt haben. Ja, die Stimmung war direkt total gut und man wollte aufspringen und direkt mitfiebern, das war einfach das Beste. Was los, Digga, Hammer? Wie wir gucken, wie wir labern. Jeder sagt, Digga, heutzutage, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. Hi, hier ist Simon aus Köln und mein Highlight bei den Auftritten waren die 257ers, weil ich die auch sehr gerne mag. Also die Beginners am Ende haben mir auch gefallen, das ist halt sehr groß aufgezogen worden. Aber die 257ers fand ich doch noch besser, weil ich die auch einfach persönlich cooler finde. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich und mein Holz. Und das Thema heute, das heißt Holz. Ich und mein Holz sieht sehr schön aus, Holz ist hier sein Dick. Ich und mein Holz. Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen. Ich und mein Holz. Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme. Ich und mein Holz, ja. Aber wenn du es sägst, ja, dann nicht. Ha, und jetzt mal alle in das Wood, komm.

Der Pimp des Pop, Toni Mono, ist mit seiner neuen Tour Pop mit Mono in diesem Monat noch in Krefeld und Duisburg. Aber der gute Mann ist auch nächstes Jahr im Sektor unterwegs. Sichert euch jetzt die Tickets. Infos gibt's auf 1live.de. Und jetzt erstmal hier bitte zum Wetter. 1live. Toni Mono. Meine Güte, geht das wieder schnell dieses Jahr. Nur noch knapp 20 Tage bis Weihnachten. Bald zweiter Advent. Und was reimt sich auf Advent? Wettertrend. Wettervorhersage. Babe, bald schon zweiter Advent, du. Let me check the weather trend for you, okay? Hey. Friday gibt's noch Grey and Rain, Samstag, Sonntag wird es schön, sonnig werden. Sonne ist oft am Start, doch leider dabei höchstens 5, 6 Grad. Also ich fände es schad, wenn wir Party machen und nach einer Erkältung ab. Na, ein Bart. Ich hab da ne Idee hier grad. Okay, Baby, ich schlag vor, ja, wir bleiben hier auf dem Sofa, nur du und ich und Instrumente, die man gut aus dem Advent kennt. Draußen kalt, doch bei uns warm, weil wir auch Blockflöten haben. Come on, Babe, let's play the groove, ja, Adventsparty auf dem Sofa. Adventsparty auf dem Sofa. Adventsparty auf dem Sofa. Adventsparty auf dem Sofa. Adventsparty auf dem Sofa. Eins live. Pop mit Mono. 14. Dezember Duisburg. 15. Dezember Krefeld. 9. März Gelsenkirchen. Yeah. Wir sind anständig. Wir sind korrekt. Wir sind kontrolliert natürlich alles, bis uns jemand ein Glas Sekt in die Hand drückt. Oder eine Flasche. Also mein betrunkenes Ich ist auf jeden Fall sehr großzügig. Ich gebe alles aus. Darüber hinaus schreibe ich jeden Menschen, den ich jemals gern hatte, schreibe ich, dass ich ihn liebe. Ach, du warst das gestern. Nein, Quatsch. Mehr zu unserem betrunkenen Ich gleich nach den Infos hier in 1 Live. Reklame. Der Supersamstag bei Lidl. Arielpulver für 100 Wäschen. Die 6,5 Kilo Packung nur 14,99 Euro. Lidl lohnt sich. Ho, ho, ho! Jetzt gibt's bei Lotto 6 aus 49 extra Weihnachtsgeld für alle. Bundesweit 10 mal 100.000 Euro und viele weitere Geldgewinne. Insgesamt 4 Millionen Euro. Und bei Spiel 77 gibt's nur in NRW 2 extra Schlitten, um die ganze Kohle flott nach Hause zu bringen. 2 BMW X1. Jetzt in Ihrer Annahmestelle auf westlotto.de oder per App. Teilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Der Supersamstag bei Lidl. Schmetterlingsorchidee. Der Topf nur 3,99 Euro. Lidl lohnt sich. Jetzt bei Müller. 20% auf Parfümerie und Naturkosmetik. Nur noch heute erhalten Sie in allen Müller-Filialen 20% Rabatt auf alle Parfümerie- und Naturkosmetikartikel. Auch online unter müller.de/shop. Ausgenommen Artikel aus der aktuellen Werbung. Müller. Unsere Preise sollten Sie vergleichen. Der Supersamstag bei Lidl. Favorina Dominosteine. Die 250 Gramm Packung, nur 88 Cent. Lidl lohnt sich. Egal wo, egal wann. Mit Apple Music hast du deine Lieblingsmusik immer dabei. Für jede Gelegenheit die richtige Playlist. Deine Mediathek, deine Lieblingsplaylists, 40 Millionen Songs. Ey yo, ich komm mit großem Herz und Pauken und Trompeten. Für die Obernerds und die saufenden Poleten. Die Messdiener, Crackdealer, 68er. Alle sind happy, denn der Testsieger rappt wieder. Erlebe Apple Music 6 Monate kostenlos im besten Netz. Exklusiv bei der Telekom. Weihnachten liegt in der Luft bei Galeria Kaufhof mit vielen Top-Angeboten. Wie 20% auf Playmobil und auf Düfte, nur bis Ende der Woche. Geschenke für die ganze Familie. Galeria Kaufhof. Weihnachtsshopping im Limbecker Platz in Essen. Heute bis 21 Uhr geöffnet. Yes, I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because... Machen Sie jeden Moment zum Fest mit Kaufland. Diese Woche von Donnerstag bis Mittwoch. Is that you, Santa Claus? Schweinefilet am Stück, das Kilo für eine 6,49 Euro und Kinderüberraschungsei für nur 44 Cent. Die Donnerstagsangebote, immer eine Woche gültig. Jeder Moment ein Fest. Kaufland. Sie brauchen keinen Chauffeur. Sie brauchen kein Jet-Set-Leben. Wenn Sie erfolgreich sind, wissen Sie, was Sie wirklich brauchen. Der neue Renault Megane Grand Tour. Jetzt mit 0% Zinsen und 5 Jahren Garantie serienmäßig. Ausgezeichnet mit dem goldenen Lenkrad in der Kategorie Klein- und Kompaktwagen. Bei allen teilnehmenden Renault-Partnern und auf Renault.de. Aller guten Dinge sind 5. Kaufland ist Händler des Jahres in der Kategorie Supermarkt zum 5. Mal in Folge. Wundervolle Weihnachten bei Toys R Us. Denn jetzt gibt's 20% Rabatt auf alle Lego-Produkte. Beim Kauf von Lego-Artikeln ab 70 Euro. Nur diese Woche im Markt und online. Toys R Us. Die kleine Kinder, große Kinderwelt. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche Deutsche Ente, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und Naturgut Bio-Karotten, der 1-Kilo-Beutel für nur 88 Cent. Und auch am Samstag gibt's Deutsche Ente, das Kilo für nur 3,99 Euro. Und Naturgut Bio-Karotten für nur 88 Cent. Also am Framstag erstmal zu Penny. Yeah.